schlägt nur für dich, zählt die Stunden, bis du wiederkehrst, dann umarmst du mich, mein kleines Herz träumt schon vom Glück, in der Heimat wartet es auf dich und weißt, du kehrst bald zurück. Liebe, sanft und ich weiß, du bist mein Mann. Mein kleines Herz kommt nicht zur Ruhe. Es hält mich wach die ganze Nacht und klopft immer du, du. Sehnt sich nach dir, kennt die Antwort, wenn du mich dann fragst.